Flucht von mir. Halte nicht mehr aus, noch ein. Habe keinen Appetit auf diese Tränen. Viel zu leise die Musik. Dein Schluchzen zu laut. Was tue ich hier? Was soll das Ganze? Habe längst den Faden verloren. Melodie verbrennt in tränenreicher Nacht mein Hören. So ging auf Reisen ich durch Schatten und Gedanken und kehre wieder, vielleicht irgendwann. Das Jetzt zu sehen bin zu müde ich, und so halte ich die Bilder hoch aus einer alten Zeit. Der Wind bläst gegen die Scheibe, doch mich erreicht bloß der trübe Atemzug vergangener Tage. Selbst wenn ich wollte, könnte ich sie nicht zurückholen.